endlich, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gala Be Need In, der Gameshow, dessen Name ein Anagramm des Vorbilds ist. Begrüßen Sie mit uns Martin Fischer und Ulrike Kretzmer. Und hier ist Ihr Lieblingsmoderator Max Schneider.